Väter sind geschritten, für Volk und Vaterland. Sie haben gekämpft und gelitten, gingen durch Schnee und Wüstensand. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Soldatenkämpfer, Hoffnungsträger, die Fahne immer voran, immer voran. Ob Landsknecht oder falschem Jäger, sie fielen für uns Mann für Mann, Mann für Mann. Unsere Väter, hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Unsere Väter, hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Ob Kränze, Lieder und Verneigen, die hält die Ehre doch gebührt, und unser Kampf soll lässt nun zeigen, ob ihr Zeug nicht umsonst herbeigeführt. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Daher heißt es vorwärts und es wagen, den Kampf ein Weg, ein neues Ziel. Und denke stets bei jedem Klagen, die Väter gaben doppelt so viel. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland. Unsere Väter hielten doch stets Stand, heilige Helden fürs Vaterland.